Um was geht's da heute nochmal? Um Säugetiere. Also Tiere, die säugen? Schafe, Pferde, Meerschweinchen? Ja, ganz genau. Oder Affen, Wale, Delfine. Aber warum heißen die Säugetiere? Ja, weil die halt säugen. Hast du auch gerade selber gesagt. Ja, schon. Aber ich meine, die säugen doch nicht den ganzen Tag. Die machen doch auch noch andere Sachen. Trinken und fressen und so. Oder schlafen. Oder. Ja, aber das machen sie ja auch nicht den ganzen Tag. Ja, ich weiß. Aber säugen eben auch nicht. Darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Es geht ja nur darum, dass man sie von den Nichtsäugern unterscheidet. Aber bei den Säugetieren gibt es doch auch Nicht-Säugetiere. Hä, wieso soll es bei den Säugetieren Nicht-Säugetiere geben? Bei den Säugetieren gibt es nur Säugetiere, sonst wären ja die Säugetiere keine Säugetiere. Also sind deiner Ansicht nach zum Beispiel alle Rinder Säugetiere? Ja, klar. Die Stiere auch? Die Stiere auch. Wie soll denn ein Stier säugen? Das können doch bloß Kühe. Ja, mein Gott. Es ist doch wohl klar, dass nur die Säugetierweibchen säugen. Und warum sind dann die Männchen trotzdem Säugetiere? Ja, weil die gesäugt werden. Dann müssten sie ja eigentlich Gesäugtwerttiere heißen. Ja, das geht nicht, weil die Weibchen werden ja auch gesäugt. Dann müssen eben alle Säugetiere Gesäugtwerttiere heißen. Das klingt sowas von dämlich, Gesäugtwerttiere. Kann schon sein, aber es ist korrekt. Wer Säugetiere sagt, meint nämlich in Wahrheit Säugetierinnen und schließt damit alle Männchen aus. Ja, dann sagen wir eben Saugetiere, weil saugen tun ja alle Tiere, die gesäugt werden. Dann ist aber der Mensch nicht dabei. Der saugt doch auch und wird gesäugt. Ja, okay, ich verstehe. Du willst es nicht anders. Ich verbiete hiermit ab sofort die Verwendung des Begriffs Säugetiere und befehle, dass alle Tiere, die Muttermilch bekommen, sowie alle Menschen ab sofort Gesäugtwerdende heißen. Und jetzt Schluss mit der Diskussion. Ja, aber die werden doch nicht ihr Leben lang den ganzen Tag nur gesäugt. Mit denen werden doch auch noch ganz viele andere Dinge gemacht. Die werden zum Beispiel, Vollgelabert werden die von Idioten wie dir. Vollgelabert? Womit? Ja, natürlich mit Lab. Lab? Weiß nicht, was Lab ist. Das ist das Zeug, was im Käse drin ist. Also aus Milch, von gesäugt werdenden. Und das heißt, wenn man zu viel labert. Ja, wenn du zu viel laberst, dann entsteht genau der Käse, den ich mir schon die ganze Zeit anhören muss.